DJ Session mit Mogwai. Einen wunderschönen guten Abend, Sektor. Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen 1 Live DJ Session Ausgabe. Und das am Samstagabend, wie immer von 22 Uhr bis 1 Uhr. Und das mit mir, Mogwai, in der ersten Stunde. In der zweiten Stunde von 23 Uhr bis 0 Uhr mit einem Gast-DJ. Heute ist das Eli Brown. Und von 0 bis 1 spielt heute noch Martin Horger aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Und bei mir geht's hier ganz entspannt los mit einer ganz nagelneuen Platte von Oliver Kolecki und N-Tim. Und hier heißt Branka Orbit und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session.

Live. DJ Session mit Mogwai. And if you're feeling like there's no one else, if you're searching around to find yourself, say, I don't wanna live without love. I don't wanna live without love. We're all reaching for a better day. When you're down, I wanna hear you say, I don't wanna live without love. I don't wanna live without love. Euch auf die 1 Live DJ Session und ist gerade mit mir Mogwai in the Mix. Was ich hier gerade spiele, kommt von Chaus und David Guetta, heißt Live Without Love und hier spielt den Armin van Buuren Remix. Die, die sich mehr für die Playlist interessieren, die sollten einfach mal in die 1 Live App gehen. Dort könnt ihr euch die DJ Session nochmal anhören und natürlich findet ihr dort dann auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 Live DJ Session. Als nächstes kommt hier M22 und ihre neue Platte The One. I thought you could be the one. Session mit Mogwai. Thank you. Sektor. Ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session. Und das ist die geile Spiele kommen von Mark Knight und Nitro Deluxe und heißt Brutal. Ja, und wenn ihr diese oder aber auch andere Sendung gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach in die 1 live App. In der App findet ihr immer die aktuellste Sendung. Und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Full Service, würde ich mal sagen. Und ganz neu ist übrigens auch, dass alles Headsets auch einzeln verfügbar und anhörbar sind. Und ich sag mal, ganz viel Spaß beim Auschecken. Hier geht es weiter mit Justice vs. Simeon. We Are Your Friends kennt jeder. Hier ist aber im Local Singles Friendly Fire Edit. Der kommt jetzt. We'll be right back.

Hey Sektor, ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session. Das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Jeden Samstagabend versorgen wir euch hier mit aktuellstem Club Sound. Und das von 22 Uhr bis 1 Uhr, was ich hier gerade spiele, kommt von MK und Dom Dollar und heißt Rhyme Dust. Und hier spiele ich den ganz niegelnagelneuen Major Lazer Remix. Und danach geht's weiter mit Hidden D-Ron featuring Deborah Lee und ihrem Track Freak You. Und die releasen auf Tonspiel auf einem Kölner Label. Und der Track kommt jetzt. DJ-Session mit Mogwai. Live läuft bei euch und das ist wieder 1 Live DJ Session und das immer noch mit mir, Mogwai in the Mix. Gleich geht's hier weiter um 23 Uhr mit Eli Brown, das ist unser heutiger Gast-DJ und von 0 bis 1 spielt er nachher noch Martin Horger für euch aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Also schön dranbleiben hier weiterhin die 1 Live DJ Session hören und freut euch gleich auf die Sets von Eli Brown und Martin Horger. Go, shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need, give me the silver bar. Come in, I have a set, I ain't in the making love. So come give me a hug, yeah, and get in rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, yeah, and get in rough. You can find me in the club. It's your birthday. And you know we don't give a fuck. It's your birthday. City like